Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Tonight we will learn why scientists believe that cancer can be conquered. Now let me show you a bottle in which we have grown massive quantities of cancer cells. Ich habe hier eine Flasche, in der wir Unmengen an Krebszellen gezüchtet haben. Und hier sehen Sie Bilder der gleichen Krebszellen in einer Petrischale. Es ist gut möglich, dass wir durch unsere Forschung an ihnen verstehen, wie Krebs entsteht und dann Wege finden, diese Krankheit komplett auszurotten. Die Zellen, die der Forscher George Guy mit diesen Worten 1951 im US-Fernsehen präsentiert, werden niemals aussterben. Unter dem Namen Hela werden sie sich selbstständig in Guys Labor vermehren und bald darauf in Labors weltweit wuchern. Dank Hela-Zellen werden Wissenschaftler eine Impfung gegen Kinderlähmung entwickeln, AIDS-Medikamente und zahlreiche Therapien gegen Krebs. Die Geschichte von Hela ist die eines fundamentalen Fortschritts für die Menschheit. Die Geschichte von Hela steht aber auch beispielhaft dafür, wie eine moderne Medizin Unheil anrichten kann, wenn sie sich zu weit vom Menschen entfernt. Ihren Namen Hela verdanken die Zellen der Patientin Henrietta Lacks, der die Zellen bei einer Untersuchung entnommen wurden. Für sie und ihre Familie gleicht der Siegeszug aber eher einer Horrorgeschichte. Wer die Hela-Geschichte von Anfang an erzählen will, sollte sich die Zellen erst einmal ansehen. Unscheinbar sehen sie aus, unter dem Mikroskop des Berliner Professors Klaus Scheidereit, ein wenig wie eine Ansammlung kleiner Kajaks von oben. Unscheinbar, aber unverzichtbar, sagt Scheidereit. Also diese Hela-Zellen haben eine Verdopplungszeit von etwa 2 bis 3 Tagen. Sehr viel von dem, was wir wissen und verstehen über menschliche Zellen, ist abhängig von der Verfügbarkeit von solchen Zelllinien wie Hela-Zelllinien. Scheidereit ist Krebsforscher am Berliner Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin. Die Hela-Zellen waren die ersten menschlichen Zellen, die Mediziner zuverlässig im Reagenzglas vermehrten. Ein ideales Arbeitsmittel, um die Prozesse der Zellteilung zu studieren. Dank Hela kann Klaus Scheidereit Antworten auf die Frage suchen, warum die Chemotherapie nicht bei allen Patienten anschlägt. Man kann Untersuchungen machen, die man ansonsten überhaupt nicht machen könnte, weil man ja am gesamten Menschen oder Patienten keine Experimente machen kann. Anfangs hatten Wissenschaftler und der Entdecker George Guy die Hoffnung, mit Hilfe von Hela-Zellen die Krankheit auszurotten. Aber die Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Der Kampf gegen den Krebs wird als Kleinkrieg weitergeführt. Die Kinderlähmung aber konnte besiegt werden. In Hela-Zellen hat der US-Mediziner John Salk seinen Polio-Impfstoff gezüchtet und getestet. Wissenschaftler injizieren Herpes, Masern, Mumps und Pocken in Hela-Zellen und erforschen, wie die Viren Zellen kapern, sich reproduzieren und verbreiten. Hela wird so zum Arbeitstier der modernen Medizin. Bis heute basieren 17.000 Patente und 60.000 wissenschaftliche Artikel auf Hela-Zellen. Auch für die US-Wissenschaftsjournalistin Rebecca Skloot waren die Zellen mit dem Kürzel Hela während ihres Studiums der Biowissenschaften allgegenwärtig. Doch kaum eine der wissenschaftlichen Publikationen erwähnte je den Namen der Spenderin, Henrietta Lacks. Skloot begann, Lacks Leben und das ihrer Familie zu erforschen und stieß auf eine Geschichte, die eng verwoben scheint mit der Entwicklung der modernen Medizin. Eine Geschichte, die brandaktuelle ethische Fragen aufwirft. Ich dachte anfangs, das ist eine historische Geschichte. Es ist wichtig, sie heute zu erzählen, weil man nicht vergessen darf, hinter jeder Gewebeprobe in einem Labor steckt ein menschliches Wesen. Aber dann habe ich gemerkt, das ist nicht nur eine historisch wichtige Geschichte, sie ist heute relevant. Im Buch »Die Unsterblichkeit der Henrietta Lacks« schildert Rebecca Skloot Stationen im Leben der Lacks und ihres Leidens an der Wissenschaft. Widerwillig begibt sich Henrietta an einem Januartag des Jahres 1951 in die Johns Hopkins Klinik. Die fünffache Mutter hat eigentlich andere Sorgen, doch plötzliche Blutungen treiben sie ins Krankenhaus. Der Gynäkologe findet einen violett schillernden Knoten an Lex Gebärmutterhals. Auf Geheiß von George Guy, dem Leiter des Zellkulturlabors der Klinik, entnimmt der Arzt ein Stück befallenes Gewebe. Guy will schaffen, wonach Wissenschaftler überall auf der Welt fieberhaft forschen: menschliche Zellen außerhalb des Körpers zu vermehren. Daran, Lex um Erlaubnis zu fragen, dachte damals keiner, sagt Urban Wiesing, Professor für Ethik in der Medizin an der Uni Tübingen. Der Fall bei René Letter-Lex ist ja insofern skandalös, weil darüber ja überhaupt nicht an keiner einzigen Stelle mit ihr geredet wurde. Die Forscher haben nach heutigen Maßstäben völlig inakzeptabel gehandelt. Aber nach damaligen Maßstäben war das üblich. Man hat die Patienten damals gar nicht gefragt, man hat einfach nur gesagt, wir operieren. Und wenn dann etwas an Gewebe übrig blieb, dann hat man es einfach genommen. George Guy bettet auch Lex Gewebe in einen Nährboden aus Nabelschnur und Hühnerblut. Als die Zellen in der Petrischale wachsen, verkündet er die Sensation prompt im Fernsehen. Während die Hopkins-Ärzte verzweifelt gegen die Tumorzellen kämpfen, die auch Lex Körper überwuchern, schickt Guy ihre Zellen an Wissenschaftler aus aller Welt. Als sie im Oktober 1951 stirbt, werden die Zellen mit den Initialen HeLa bereits in Labors weltweit verwendet. Henrietta Lex erfährt von all dem nichts. Nach ihrem Tod zieht bald eine Verwandte bei den Lex ein. Für die Kinder beginnt eine Abwärtsspirale aus Armut und Gewalt. Zur gleichen Zeit beginnt der unaufhaltsame Aufstieg von HeLa. An ihnen erforschen Wissenschaftler nicht nur Krebsmedikamente und Impfungen. HeLa-Zellen werden auch ins All geschickt und Atombomben ausgesetzt. Sie begleiten Weltgeschichte. Die Familie von Henrietta Lex erfährt von der weltweiten Forschung 1973 zufällig auf einer Gartenparty von einem Bekannten, der mit HeLa forscht. Zu diesem Zeitpunkt wollen die Wissenschaftler die Lex von sich aus kontaktieren. HeLa-Zellen haben weltweit andere Zellkulturen verunreinigt. Um sie unterscheiden zu können, wollen Wissenschaftler Blutproben von den Lex nehmen. Allerdings kommt es dabei zu einem großen Missverständnis. Sie sagten, Sie haben eine Frau hier und ein Teil von ihr lebt noch, zitiert Rebecca Sloot. Sie sagten, Sie machten Experimente mit ihr und wollten vorbeikommen, um zu testen, ob auch meine Kinder den Krebs haben, an dem ihre Mutter gestorben ist. Missverständnis oder bewusste Fehlinformation? Das ist im Nachhinein schwer zu klären. Auf jeden Fall waren die Begegnungen zwischen Lecks Familie und den Medizinern von großem Misstrauen begleitet, erklärt Christoph Lengauer, der als Jungwissenschaftler am Hopkins-Klinikum arbeitete. Als damals Mediziner wieder die Familie Lecks kontaktiert hatten, um neue Blutproben abzunehmen, das war für die Familie eigentlich nicht so unerwartet, weil zu dem Zeitpunkt einige Familienmitglieder der Lecks-Familie so um die 30 waren. Und Henrietta ist damals mit ungefähr 30 Jahren gestorben. Und es war so selbstverständlich, weil sie sich so gedacht haben, dass jetzt die weißen Mediziner von Hopkins kommen und die schwarzen Lex wieder manipulieren, weil natürlich mit den 30 Jahren dann auch die Lex-Mitglieder wieder sterben werden. Seit hunderten Jahren erzählt man sich in der afroamerikanischen Bevölkerung von den Night Doctors. Nachtärzten, die Schwarze in der Dunkelheit entführen und dann geheime Experimente mit ihnen anstellen. Besonders Henrietta Lecks Tochter Deborah ist beunruhigt, als die Resultate der vermeintlichen Krebstests ausbleiben. Deborah Lex ruft in der Hopkins-Klinik an, wieder und wieder. Doch keiner weiß von einem Krebstest. Sie recherchiert auf eigene Faust, mutmaßt die Zellen ihrer Mutter mit Viren infiziert und radioaktiver Strahlung ausgesetzt. Für Deborah heißt das, Teile ihrer Mutter sind noch lebendig und grausamen Experimenten ausgesetzt. Die Geschichte der Lex zeugt von der Unfähigkeit der Mediziner, mit einer armen schwarzen Familie zu kommunizieren. Rebecca Sloot spricht gar von einer Zeit der wohlwollenden Täuschungen zwischen Arzt und Patienten. Denn die Lex-Geschichte zeugt vor allem von einem Mangel ethischer Standards, die sich erst mit dem Fortschritt der biomedizinischen Forschung entwickeln sollten, erklärt Medizinethiker Urban Wiesing. Zunächst mal waren es die Untersuchungen oder die Experimente von deutschen Ärzten in den Konzentrationslagern, die zum sogenannten Nürnberger Kodex geführt haben, wo das Nürnberger Gericht bestimmte Mindestbedingungen für Forschung am Menschen aufgesetzt hat. Das hat allerdings nicht allzu viel bewirkt. Auch der Fall von Henrietta Lacks war nach dem Nürnberger Kodex. Es gab dann in den 60er Jahren in Amerika einige aufsehenerregende Artikel über Missbrauch in der Forschung. Und seither ist eine Bewegung in Gang gekommen, die ganz eindeutig die Rechte der Patienten innerhalb der Forschung am Menschen deutlich gestärkt hat. In den USA schufen Wissenschaftler und Juristen erst nach 1972 Regelungen, nach denen Patienten ausdrücklich zustimmen müssen, wenn Forscher ihre Proben verwenden wollen. Diese seien aber immer noch lückenhaft, kritisiert Rebecca Skloot. So you go to the doctor, you get a blood test, you get a biopsy. Wenn man heute zum Arzt geht, Blut abgenommen oder eine Biopsie gemacht wird, dann werden diese Proben oft aufbewahrt. Solange der Spender anonym gehalten wird, muss er nicht um Einwilligung gefragt werden. Dann greifen in den meisten Fällen keine Gesetze, sondern Ethikregeln, die noch dazu von Land zu Land, von Forschungseinrichtung zu Forschungseinrichtung variieren. Deutschland hat 2007 das Geweberecht neu gestaltet. Darin wird vor allem geregelt, unter welchen Umständen etwa Knorpel oder Herzklappen verpflanzt werden dürfen. Für die Verwendung von Gewebe in der Forschung aber gibt es nach wie vor kein spezielles Gesetz. Der Tübinger Medizinethiker Urban Wiesing hält die Patientenzustimmung in Deutschland dennoch für gut geregelt. Die Geschichte von Henrietta Lacks ist insofern relevant, als sie uns zeigt, was sich gewandelt hat. Es gibt in Deutschland kein explizites Gesetz, das die Forschung mit Gewebe regeln würde. Aber aus den vorhandenen Gesetzen leitet sich das Recht ab der Patienten, dass sie erstens zustimmen müssen einer Entnahme und zweitens zustimmen müssen, was mit dem Gewebe geschehen soll. Die rechtlichen Grundlagen sind im Grunde zufriedenstellend. Urban Wiesing ist Vorsitzender der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer. Doch auch sein Standpunkt ist nicht unumstritten. Andere Medizinethiker fordern eindeutige Gesetze statt einer Vielzahl von Regelungen. Hinter dem Problem nach rechtlichen Regelungen steht für die Wissenschaft die Frage, wem gehört entnommenes Gewebe? Worin besteht überhaupt sein Wert? Für den Zellforscher Klaus Scheidereit gehört Gewebe aus medizinischen Eingriffen klar dem Wissenschaftler. Fast ungehalten reagiert der Berliner Professor, wenn die Sprache auf den Fall Henrietta Lacks kommt. Ich halte nichts davon, zu viele Ausführungen machen zu wollen über die ursprüngliche Person, von der diese Zellen entnommen wurden. Ja. Ich weiß, wo die Zelllinie herkommt. Alles Weitere ist literarisches Werk, was bestimmte Leute vielleicht interessiert, aber mich nicht. Für Scheidereit sind Zellen und Gewebe austauschbar. Das stimmt, dass die HeLa-Zellen sehr wichtig war, weil es die erste Zelllinie war, die Maßstäbe gesetzt hat und die am weitesten verbreitet ist in allen möglichen Labors. Allerdings muss man auch sagen, wäre es eine andere Zelllinie gewesen, dann wäre das genauso äquivalent gewesen. Aus Sicht von Betroffenen sieht es aber anders aus. Empört reagieren die Kinder von Henrietta Lacks, als sie erneut zufällig erfahren, dass Dritte mit den Zellen ihrer Mutter nicht nur forschen, sondern auch gute Geschäfte machen. Hopkins erklärt, sie hätten ihre Zellen weggegeben. Aber sie haben Millionen verdient. Das ist nicht fair. Sie ist die wichtigste Person der Welt und ihre Familie lebt in Armut. Die Lacks fordern ihren Anteil am Handel mit HeLa. Geld könnten sie dringend gebrauchen. Während andere mit den Zellen Millionen verdienen, scheint der Weg der Lacks-Kinder ins Elend vorgezeichnet. Henriettas jüngster Sohn Joe hat früh unter den Schlägen der Ersatzmutter zu leiden, gerät bald mit dem Gesetz in Konflikt. Dass private Firmen wie Microbiological Associates HeLa-Zellen professionell vermarkten, erfährt Joe im Gefängnis. Wie Wirtschaft und Wissenschaft mit den Zellen ihrer Mutter verfahren, stürzt Deborah in Depressionen. Auch einen Schlaganfall und eine Gürtelrose schreibt sie der Aufregung zu. Die horrenden Kosten für ihre Medikamente kann Deborah Lacks kaum bezahlen, während mit den Zellen ihrer Mutter viel Geld verdient wird. Das ist vielleicht das Härteste für die Lacks, dass die Zellen ihrer Mutter der Wissenschaft so großen Nutzen gebracht haben und es wahrscheinlich keinen Menschen weltweit gibt, der nicht davon profitiert hat. dass Henrietta Lacks Familie sogar unter dem Erfolg dieser Zellen leidet, sich keine Krankenversicherung leisten kann, eben nicht zum Arzt gehen und die medizinischen Errungenschaften nutzen kann, die dank der Zellen ihrer Mutter möglich wurden. Diese Zellen brachten eine milliardenschwere Industrie hervor und sie werden finanziell überhaupt nicht beteiligt. Längst ist die Forschung an menschlichem Gewebe kommerzialisiert. Das Gewinninteresse von Pharma- und Medizintechnikunternehmen bringt Diagnosemethoden und Therapien hervor, die unzähligen Menschen helfen. Der Run profitorientierter Firmen auf menschliche Ressourcen hat zuletzt neue Bewegung in die Frage gebracht, wie und ob die Spender von Gewebe an Gewinnen beteiligt werden sollen. Denn dass Firmen immer mehr menschliche Gene patentieren, bringt Patienten in Zugzwang. In den USA werden bereits verschiedene Modelle diskutiert, wie Menschen ihr Gewebematerial schützen und bei dessen kommerzieller Verwertung profitieren können. Christoph Lengauer, der selbst in einem privaten Unternehmen forscht, hält das für bedenkenswert. Ich spreche da immer vom Vergleich mit der Erdölbohrung. Wenn man Erdöl im Garten des Nachbarn findet, ob der Nachbar dann ein Recht hat auf dieses Erdöl und den Verkauf davon oder ob er nur den Boden zur Verfügung gestellt hatte. Und das sind juridische Probleme, die man natürlich in ganz anderer Weise dann analysieren muss. Aber das ist natürlich ein großes Problem auch bei der Lex Family. Henrietta Lacks hat damals ohne Befragung dieses Material zur Verfügung gestellt und ohne diese Zellen hätten wir nicht Krebsmedikamente entwickeln können. Hat die Familie jetzt ein Recht auf finanzielle Rückerstattung? Hier gibt es eine ganz weite Möglichkeit von potenzieller Mitbestimmung oder Rechte, die man daraus ableiten könnte und das ist eine sehr schwierige Frage. Welch wertvolles Kapital Zellen sein können, zeigt das Beispiel von John Moore. Der Amerikaner war Mitte der 70er Jahre an Krebs erkrankt. Ein Arzt fand in Moores Milz ungewöhnliche Abwehrstoffe und ließ sich diese heimlich patentieren. Mit dem Verkauf der Lizenzen machte der Mediziner David Gold Millionen. Moore klagte gegen seinen Arzt, blieb aber erfolglos. Moore habe keine finanziellen Ansprüche, urteilte ein US-Gericht. Allerdings müssten Ärzte persönliche Interessen offenlegen, wenn sie menschliches Gewebe verwerten. Anders der Fall von Moores Landsmann Ted Slavin. Slavin war der erste Mensch, der sein Körpermaterial selbst vermarktete. Sein Arzt machte ihn darauf aufmerksam, dass Slavins Blut sehr wertvolle Antikörper enthielt, der Schlüssel zur Hepatitis-B-Impfung. Rebecca Skloot sieht in Fällen wie diesen dennoch Einzelfälle. Es stellt sich doch die Frage, worin liegt der Wert einer Zelllinie? Welchen Anteil daran hat der Spender? Welchen die Forscher, die sie züchten? Und da muss man sagen, die meisten Zellen sind per se nicht wertvoll. Sie werden es erst dadurch, was Wissenschaftler mit ihnen anstellen. Außerdem wollen die meisten Menschen kein Geld aus ihrem Gewebe machen, sondern nur einfach wissen, was damit passiert. Und genau das ist bei der Familie von Henrietta Lacks nicht passiert. Die Lacks fühlen sich über Jahrzehnte belogen und betrogen, sagt Christoph Lengauer. Im Frühjahr 2000 fiel ihm in seinem Labor in der Hopkins Klinik ein Artikel über HeLa und die schmerzhafte Geschichte von Henrietta Lacks Familie in die Hände. Lengauer erfährt, dass die Lacks Familie fest davon überzeugt ist, dass Hopkins die Zellen gestohlen hat und beschließt zu handeln. In dem Artikel ist klar geworden, dass Hopkins nie so richtig den Weg gefunden hat, sich dafür zu bedanken, dass die Zellen dieser Frau so einen großen Einfluss auf die Erfolge und den Fortschritt der Wissenschaft gehabt haben. Und irgendwie hatte ich so diese spontane Reaktion, dass man da vielleicht etwas machen könnte. Vielleicht auch ein Gefühl der Wiedergutmachung. Für mich war das so selbstverständlich, ne? Da laden wir doch einfach einmal diese Familie ein und ich zeige denen dann die HeLa-Zellen und denen gefällt es dann wahrscheinlich und das wäre es dann. Was sich ausstellte, ist, dass das schon zu dem Zeitpunkt einen Hintergrund gibt und Komplikationen und dass das alles gar nicht dann so einfach war. Erst ein Jahr später ist Henriettas Tochter Deborah bereit, gemeinsam mit Bruder Joe und Rebecca Skloot in die Hopkins-Klinik zu kommen. Lengauer schleust die Gruppe durch enge Gänge unter lauten Lüftungsanlagen in einen Raum voll mit wandhohen weißen Schränken. Er reißt einen Schrank auf. Eisdampf lässt die Besucher zurückweichen, gibt den Blick frei auf tausende, einige Zentimeter große Ampullen mit roter Flüssigkeit. Milliarden HeLa-Zellen, schätzt Lengauer. Oh Gott, das alles ist meine Mutter, stößt Deborah aus. Der Wissenschaftler greift sich eine Ampulle, reicht sie Deborah. Sie zögert, nimmt sie in beide Hände und reibt sie, als wolle sie sie wärmen. Du bist zu kalt, sagt Henriettas Tochter ganz bei sich. Und du bist berühmt. Das war ein unglaublicher Moment. Noch nie in ihrem Leben sind die Lecks ihrer Mutter so nahe gekommen. In seinem Labor schafft Lengauer dann, woran die Wissenschaft bislang scheiterte. In einfachen Worten schildert er den Lecks, wie Chromosomen funktionieren und was genau Zellen sind. Christoph Lengauer erklärt, dass es lediglich Henriettas Krebszellen sind, die sich in den Labors weltweit vermehren und dieser Krebs nicht vererbbar ist. Lengauer schlägt eine Brücke zwischen zwei Welten, die sich weit entfernt haben. Die Welt der globalen Wissenschaft und einer armen, bildungsfernen Familie aus Baltimore. Eine Verständigung zwischen Wissenschaft und Laien zu schaffen, das sei nicht nur in Fällen wie dem der Lecks wichtig. Es ist besser für die Wissenschaft, wenn man hinter dem Material, das wir benutzen, hinter dem Gewebe, das wir benutzen, den Menschen sehen, weil man sich vielleicht an andere Gedanken macht. Und diese Gedanken können dazu beitragen, dass wir sorgfältiger sind mit unserer Kommunikation. Und es hat irgendwie so ganz praktisch klar gemacht, wie wichtig diese Kommunikation ist und wie schlecht wir Wissenschaftler eigentlich darauf vorbereitet sind. Und das ist das Schwierigste, weil wir Wissenschaftler und Mediziner, wir sprechen eine andere Sprache. Unsere Sprache ist sehr komplex und kompliziert und introvertiert. Und das verstehen unsere Patienten oft nicht. Und dann kommt dieses Gefühl des Misstrauens und der Angst. Und dann verwehrt man sich und damit blockiert man dann natürlich auch den wissenschaftlichen Fortschritt.